Die Natur ist klüger, als man denkt. Ganz allmählich verlieren wir unsere Freunde. Wir verlieren alles. Wir verlieren mehr, so lange, bis wir dann sagen: Weißt du, wozu zum Teufel lebe ich hier eigentlich noch? Ich habe keinen Grund dazu. Aber durch dich, habe ich einen Grund, weiterzumachen. Und ich werde am Leben. Ich werde zusehen, wie das. Aber durch dich, mein Junge, habe ich einen Grund.